Übung 2. Beispiel. Wie findest du den Computer? Der ist gut. Den kaufe ich. Der ist gut. Den kaufe ich. Der ist gut. Den kaufe ich. Und jetzt Sie. Wie findest du den Computer? Der ist gut. Den kaufe ich. Wie findest du das Auto? Das ist gut. Das kaufe ich. Wie findest du die Tasche? Die ist gut. Die kaufe ich. Wie findest du das Handy? Das ist gut. Das kaufe ich. Wie findest du die Kamera? Die ist gut. Die kaufe ich. Wie findest du den Schirm? Der ist gut. Den kaufe ich. Wie findest du die Zeitung? Die ist gut. Die kaufe ich. Wie findest du das Fahrrad? Das ist gut. Das kaufe ich. Wie findest du den Laptop? Der ist gut. Den kaufe ich. Wie findest du die Bücher? Die sind gut. Die kaufe ich. Wie findest du die Stifte? Die sind gut. Die kaufe ich.